einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Mit einer neuen Ausgabe. Heute werden wir uns mit etwas beschäftigen, das uns eigentlich viel zu selten umtreibt, zumindest im Radio. Es geht um das Glück. Drei Aufsätze haben wir heute zu hören in den nächsten zwei Stunden, die sich mit der Dialektik des Glücks beschäftigen. Zunächst in der ersten Stunde einen Vortrag, den Nicole Gabriel Ende 2006 gehalten hat, und zwar hier in Karlsruhe. Anlässlich des 150. Geburtstags von Sigmund Freud. Sie vergleicht die psychoanalytischen Konzepte Freuds und Adornos. Unbehagen in der Kultur und Glücksversprechen, Freud und Adorno. Und zwei Essays, die sich anlässlich des 30. Todestages von Herbert Marcuse vor ein paar Wochen mit ähnlichen Topoi beschäftigen. Da haben wir zunächst einen Aufsatz von Magnus Klaue. Die Objektivität des Glücks. Herbert Marcuse und die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen. Er hebt dann insbesondere darauf ab, wie sowas wie allgemeines Glück zur Ideologie werden muss. Individuelles Glück aber wiederum in der Immanenz des Bestehenden befangen bleiben muss. Und der letzte Beitrag heißt Im Zweifel für das Individuum. Marcuses Denken ist der kritischen Theorie näher, als vielen seiner Bewunderer lieb ist. Autor ist hier Tjaak Kunstreich. Indoktrinator wünscht auf jeden Fall zwei erbauliche Stunden, in denen es jetzt um die Dialektik des Glücks geht. Adorno sind Aufklärer und sie sind Zeugen der radikalsten Infragestellung der Ideale der Aufklärung. Das Unbehagen in der Kultur 1929 und die Dialektik der Aufklärung 1944 erscheinen im historischen Kontext des Zivilisationsbruchs, für den Auschwitz und Hiroshima Chiffren geworden sind. Die Sorge um einen möglichen Rückfall in die Barbarei bildet den Hintergrund der Freudschen Schrift und ist sowohl in der Stellungnahme zugunsten der Kultur wie in Hinweisen auf deren Fragilität spürbar. Als 1944 das Buch Adornos und Horkheimers erscheint, hat das Irreversible stattgefunden. Die beiden Texte weisen auf das triumphale Unheil, wie die beiden Flügel des Isenheimer Altars auf die Kreuzigungsszene. Vor und nach der angekündigten Katastrophe haben sich Freud und Adorno mit den Idealen der Erziehung, der Emanzipation und des Fortschritts beschäftigt, aus denen sich die Hoffnungen der Aufklärung und ihr Vertrauen in den Menschen gespeist hatten. Freud aber hatte, wie sein Unglaubensgenosse Heine, wenig Sinn für das Jenseits und überließ den Himmel lieber den Engeln und den Spatzen. Darin unterscheidet er sich von Adorno, der sich durch seine Lesart von Marxens Frühschriften wie durch seine Nähe zu Ernst Bloch, Siegfried Krakauer und vor allem Walter Benjamin der utopischen Dimension des jüdischen Denkens genähert hatte. Was das Thema Glück angeht, scheint von beiden Freud bei weitem der gestrengere und der geschicktere zu sein. Freud verspricht nichts. Er spendet nicht einmal, was Kinder und Menschenkinder immerhin gerne hätten, wenn das Erhoffte ihnen versagt bleibt. Trost. Versprechen und Trost gehören zur Sprache der Religion und der Kindererziehung. Und das gewährt Freud nicht, allen Bitten zum Trotz. So sinkt mir der Mut, vor meinen Mitmenschen aufzustehen, und ich beuge mich ihrem Vorwurf, dass ich ihnen keinen Trost zu bringen weiß. Denn das verlangen sie im Grunde alle, die wildesten Revolutionäre nicht weniger leidenschaftlich als die bravsten Frommgläubigen. Freud hat die beiden Hauptforderungen des 18. Jahrhunderts hart auf die Probe gestellt. Glück und Freiheit. Den Begriff der Freiheit hat er bezweifelt, indem er gezeigt hat, dass der Mensch seinen Trieben ausgeliefert ist, sowie den Begrenzungen und Verletzungen, die ihm der Kultur- und Zivilisationsprozess zufügt. Freiheit ist kein Kulturgut, schreibt er lapidar in seiner Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«. Sie war im Naturzustand größer. Glück entstammt zwar nicht so ausgeprägt, ebenfalls der Aufklärung und der revolutionären Zeit, als das Volk zum ersten Mal sich zu sagen traute, dass es unglücklich sei. Europa soll erfahren, dass ihr weder Elende noch Unterdrücker auf französischem Boden duldet. Das Glück ist in Europa ein neuer Gedanke. sagte Saint-Just vor dem Konvent. Ausformuliert und in einen Anspruch verwandelt wurde dieser neue Gedanke in der amerikanischen Verfassung, und zwar über den englischen Utilitaristen Bentham. Auf dem Festland hatte es den exzentrischen Lemaître gegeben, den Erfinder des Homme Machine, der eine Vorrede über das Glück schrieb, in der er der Tröstung des Jenseits die materiellen Freuden vorzog. Glück hat bei weitem nicht die Karriere gemacht, die die Freiheit erlebt hat. Die heroische Bruderschaft der französischen Revolutionäre hatte viel mehr übrig für Freiheit und Ratio als für Glück. In der deutschen Philosophie ging es genauso. Bei Hegel schreibt das Glück die leeren Blätter der Geschichte. Bei Nietzsche haftet dem Wort etwas Philisterhaftes an. Er spricht vom kleinen Glück. Obwohl das Glücksversprechen auch zur Rhetorik der Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts gehört hat, war das Thema Glück durchaus unzeitgemäß, als Freud es aufgriff. Er wollte seinem Text zunächst den Titel »Glück in der Kultur« geben, wandelte ihn dann zu »Unglück« und entschloss sich schließlich für die mildere Form des »Unbehagens«. Freud schreibt als ein mit dem Leiden seiner Patienten konfrontierter Arzt, der zusieht, wie die Krankheit eine gesellschaftliche Dimension annimmt. Dies hatte er schon in der Schrift »Die Zukunft einer Illusion« deutlich ausgedrückt. In ganz ähnlicher Weise hätte man anzunehmen, dass die Menschheit als Ganzes in ihrer säkularen Entwicklung in Zustände gerät, welche den Neurosen analog sind. Die diffuse Angst bei einem Kulturvolk kann in Hass oder Aggression umschlagen. Der durch das Kulturgebot verursachte Konflikt droht somit, sich gegen die Kultur zu richten. Was ist Glück? Wie kann der Mensch Glück finden, es sichern? Diesen Fragen sind mehrere Kapitel im Unbehagen gewidmet. Interessanterweise ist Herbert Marcuse in seinem Buch »Eros und Kultur«, das seine Auseinandersetzung mit der Freudschen These darstellt, ein Fehler unterlaufen. Marcuse zitiert aus dem »Unbehagen in der Kultur« und schreibt »Glück ist kein Kulturgut«. Bei Freud hatte das Wort Freiheit gestanden. Aber Marcuse hatte sich doch richtig verlesen, denn Glück gehört bei Freud wie Freiheit in den Bereich des Natürlichen. Freud spricht kein philosophisches Problem, sondern ein biologisches an. Glück ist das Programm des Lustprinzips, den das Leben setzt. Dies Prinzip beherrscht die Leistung des seelischen Apparates von Anfang an. Dieses Prinzip ist der Lebenstrieb, eben das Lustprinzip. Es hat etwas Forderndes, Absolutes und Unersättliches. Daher sein Name, Eros, der des griechischen Kindgottes. Aber dieses Programm ist laut Freud nicht durchführbar. Es gerät in Hader mit der ganzen Welt, dem Makrokosmos wie dem Mikrokosmos. Man möchte sagen, dass die Absicht des Menschen, glücklich zu sein, in der Schöpfung nicht enthalten ist. Unter den tausend Dingen, mit denen Eros in Konflikt gerät, ist zentral die menschliche Konstitution selbst. Der Mensch erträgt den Überschwang nicht lange. Wir sind so eingerichtet, dass wir nur den Kontrast intensiv genießen können. Langes Glück wird langweilig. Auf die Glücksphase folgt ein Gefühl von lauem Behagen. Freud spricht hier nicht vom Todestrieb. Er zählt nur alle Voraussetzungen auf, die es für das Unglück gibt. Es sei hier an die drei Hauptquellen des menschlichen Unglücks erinnert. Vom Körper her, der krank sein kann und altert, von der Außenwelt, den Naturkatastrophen und von den anderen Menschen. Deshalb stellt sich eher die Frage, wie man das überall lauernde Unglück umgehen kann. Man vermeidet das Unglück durch Anpassung, Ruhe, man tötet den Trieb wie in fernöstlichen Religionen. Unter dem Druck der Leidensmöglichkeiten pflegen die Menschen, ihren Glücksanspruch zu ermäßigen. Freud erinnert daran, wie mächtig und zäh das Lustprinzip ist, wie schwer der Vernunft und weisen Ratschlägen zugänglich. Das Programm, welches uns das Lustprinzip aufdrängt, ist nicht zu erfüllen. Doch darf man, nein, kann man die Bemühungen, es irgendwie der Erfüllung näher zu bringen, nicht aufgeben. Man darf, man kann, man will nicht davon lassen. Freud hält es mit dem aufgeklärten Monarchen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Denn er betrachtet das Glück im Wesentlichen als individuelles Problem. Das Glück ist aber etwas durchaus Subjektives. Daher die Existenz von verschiedenen Lebenstechniken. Möglich ist die Sublimierung, sie bleibt aber wenigen vorbehalten. Den Intellektuellen, Wissenschaftlern und Künstlern. Es sind höhere, feinere Genüsse, weil sie unsere Leiblichkeit nicht erschüttern. Oder man kann für die menschliche Gemeinschaft arbeiten und so am Glück aller arbeiten. Die Arbeit besteht darin, die Natur zu unterwerfen. An einer anderen Stelle spricht Freud von einer Ausrottung aller gefährlichen Tiere als Voraussetzung für das Glück. Dies kann die heutigen Leser Freuds befremden, die für die Natur und die Tiere eine neue Sensibilität entwickelt haben. Aber schon Adorno sah den Umgang mit der Natur als einen Ausdruck der menschlichen Gewalt. In der Auffassung der Naturbeherrschung unterscheidet er sich ganz wesentlich von Freud und er weist darauf hin, dass derjenige, der sich beherrscht, sich somit Gewalt antut und diese Selbstaggression an seinen Mitmenschen abreagiert. Veraltet ist auch der elitäre Zug, der an platonische Vorstellungen erinnert. Weise Männer sollen die Führung der Staatsgeschäfte übernehmen. Im Briefwechsel mit Albert Einstein setzt Freud seine Hoffnungen auf eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben. Was wird aus denen, die wie im Höhlengleichnis in der Finsternis angekettet sind? Ihnen steht eine breite Palette von Möglichkeiten zur Verfügung. Sie sollen sehen, wie sie mit den Problemen der Libido-Ökonomie am besten fertig werden. Eine Möglichkeit ist die Flucht vor der Realität, die Narkose und die Religion als Massenwahn. Oder die Paranoia, die unleidliche Seite der Welt durch eine Wunschbildung produziert. Gar die Flucht in die Krankheit steht ihnen offen. Dem jungen Menschen die Neurose, dem älteren die Psychose. Als letzte Lebenstechnik, die ihm wenigstens Ersatzbefriedigungen verspricht, bietet sich ihm die Flucht in die neurotische Krankheit, die er meist schon in jungen Jahren vollzieht. Wer dann in späterer Lebenszeit seine Bemühungen um das Glück vereitelt sieht, unternimmt den verzweifelten Auflehnungsversuch der Psychose. Dies ist gewiss nicht wünschenswert, aber zeigt die Zähigkeit des Lebensprinzips, das auch in entstellter Form an seinem Zweck, dem subjektiven Glück, festhält. Den Realisten rät Freud, klug und vorsichtig mit ihrem Glück umzugehen, als wäre es ihr Vermögen. In der Tat wählt Freud das Bild des vorsichtigen Kaufmanns, der es vermeidet, sein ganzes Kapital an einer Stelle festzusetzen. Denn der Erfolg ist niemals sicher, er hängt vom Zusammentreffen vieler Momente ab. Wichtig ist dabei die Fähigkeit, sich den Umständen anzupassen, und eine bestimmte Lebenstechnik, die wohl darin besteht, Fortuna beim Schopf zu ergreifen, wie auch die Kunst, zwischen Charybdis und Skylla lavieren zu können. Das Wort Unbehagen erscheint erst im Schlusskapitel in verstärkter Form als quälendes Unbehagen und wird einige Zeilen weiter wiederholt. Es bezeichnet nicht das Unglück, sondern die spezifische Form des Konflikts, die es bei dem Kulturmenschen annimmt. Sie tritt in extremer Form bei Zwangsneurotikern auf, deren Psyche von Schuldgefühlen beherrscht wird, so dass der Analytiker sich gezwungen sieht, gegen die quälende Instanz, das Über-Ich, zu arbeiten. Freud vergleicht diese Empfindung mit der Angst, die erkannt wird oder aber unbewusst bleibt. Die Menschen werden von Angst befallen, wenn sie an der Ausführung gewisser Handlungen verhindert werden. Die christlichen Religionen haben ein Wort für diese Handlungen, und bieten dem Gläubigen die Möglichkeit der Buße an. In einer säkularisierten Gesellschaft ist das nicht mehr ohne weiteres möglich. Die ethischen Vorstellungen gehören zum Kulturgut. Das Unbehagen in der Kultur ist Unbehagen an der Kultur. Das Problem stellt sich da als das Maß an Versagung, das der moderne Mensch noch aushalten kann, ohne krank zu werden oder ohne dass die aggressiven Tendenzen, die das Opfer auslöst, sich gegen die Kultur richten. Es droht ein Kampf zwischen Individuum und Kultur, zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Freud weist ausdrücklich darauf hin, dass der Konflikt nicht zwischen Lebens- und Todestrieb, zwischen Eros und Thanatos stattfindet, sondern dass er einen Zwist im Haushalt der Libido bedeutet. Der Kulturprozess ist durch libidinöse Tendenzen bestimmt, die den Zerstörerischen des Naturzustands entgegenwirken und das Miteinanderleben erst möglich machen. Nur bei den individuellen Regungen herrschen die egoistischen Triebe, bei den gesellschaftlichen oder kulturellen die altruistischen. Der Konflikt ist in der Struktur der Kulturentwicklung selbst angelegt. Dialektik der Aufklärung beschreiben Adorno und Horkheimer den im Kulturprozess selbst angelegten Konflikt. Dies lässt sich am besten am Beispiel des Exkurses Odysseus oder Mythos und Aufklärung veranschaulichen. Die Irrfahrten des Odysseus zeichnen den Kulturprozess nach, von den mythischen Gewalten bis hin zum kultivierten Individuum. Seine Kämpfe und seine Niederlagen sind die Triebe, denen er bald erliegt und bald beherrscht. Die Ungeheuer, denen er begegnet, stellen den animalischen Teil seiner selbst dar. Bestehen des Kampfes wird er zum Menschen, muss aber dem ungeteilten Glück, das der Gesang der Sirenen verspricht, entsagen. Sein Menschsein, seine Heroenwürde, bezahlt er um den Preis des Lustprinzips. Seine Waffe ist die List. Er lässt Vorsicht walten, kalkuliert. Aber nicht nur. Er zieht auch aus dem Prozess der Arbeitsteilung und seiner Beherrschung der Technik Gewinn. Wenn er doch dem Gesang lauschen kann, so deshalb, weil seine Gefährten für ihn rudern. Das in ihre Ohren gestopfte Wachs und das Seil, mit dem er sich am Mast festbinden lässt, stellen seinen Umgang mit der Technik dar. Er wappnet sich gleichsam gegen das dionysische Erlebnis. Die ungeheure, gefährliche Lust am Gesang der Sirenen artet als qualvolle Vergnügung aus. Wenn Kultur bei Adorno wie bei Freud eine Janusfigur ist, so sind die Akzente verlagert. Das zeigt sich nirgends besser als in der Auffassung des Glücks. Freud definiert das Glück prosaisch, ja, er entzaubert das Glück. Bei Adorno hingegen hat Glück einen sehr hohen Stellenwert, sowohl individuell und subjektiv als auch als gesellschaftlicher Auftrag. Es ist profane Ekstase. Glück ist ein dialektischer Begriff und entwickelt sich auf einer Folie von Unglück und Trauer. Es hat die Plötzlichkeit des Augenblicks, wie in Baudelaires Gedicht A une passante, ein Oxymoron von Augenblicklichem und Ewigem. Im magischen Moment des Glücks klingt etwas von Walter Benjamins Definition der Aura. Die einmalige Erscheinung der Ferne, so nah sie sein mag. Es ist zugleich nah und fern, fremd und heimelig, wie im Fragment der Minima Moralia Heliotrop, eine persönliche Erinnerung. Man nannte Logierbesuch den Besuch einer fernen Verwandten, der die Familie sich doch so nah fühlte, dass es selbstverständlich war, dass sie auch zum Schlafen blieb. Dem Kind präsentierte sie sich in freundlicher Gestalt als die Figur dessen, was anders ist. Sie ist das Fremde ohne Angst. In der Begegnung ist zugleich Versprechen und Vergangenheit, also Vergangenheit und Zukunft. Das Glück ist für Adorno Glücksversprechen, Promesse de Bonheur, im Stendhalschen Sinn, und es hat unbedingt mit der Sphäre der Liebe und des Ästhetischen zu tun. Die Formulierung des Glücks bewegt sich nach Adornos Wort tastend, experimentierend, mit der Möglichkeit des Irrtums spielend. Glück hat etwas Unfassbares, Ungreifbares, Regenbogenartiges. Es wird erfahren, aber wird erst im Nachhinein bewusst, nachdem es schon weg ist. Deshalb kann man nur sagen, ich war glücklich. Wie bei Proust kommt es durch die Sprache zurück, durch ein Wort, einen Ortsnamen oder durch die an eine Empfindung gebundene Mémoire involontaire. Denn es wird nicht im Gedächtnis aufbewahrt, gleichsam wie in einem Archiv. So verfahren hieße das Glück verdinglichen. Den Satz von Jean-Paul, die Erinnerungen sind der einzige Besitz, den uns niemand nehmen kann, interpretiert Adorno als das hinfällige Interieur, in dem die Seele die Sammlung ihrer Denkwürdigkeiten und Kuriositäten unterbringt. Bei Adorno nähert sich der Mensch dem Glück wie einst die Alten der Gottheit. Wer sagt, er sei glücklich, lügt, indem er es beschwört und sündigt so an dem Glück. Das einzige Verhältnis des Bewusstseins zum Glück ist der Dank. Das macht seine unvergleichliche Würde aus. Glück ist der Wahrheit verwandt. Mit dem Glück ist es nicht anders als mit der Wahrheit. Man hat es nicht, sondern ist darin. Das Darin bezieht sich ausdrücklich auf den Urzustand im Mutterleib. Ja, Glück ist nichts anderes als das Umfangensein, Nachbild der Geborgenheit im Leib der Mutter. Glück enthält einen Kern Wahrheit, so wie das Erscheinen der Wahrheit glücklich macht. Wortkombination wahres Glück kommt nirgends vor, wohl aber das falsche Leben, das falsche Glück, wie die Seligkeit der Lotusesser in der Odyssee. Eine Idylle, der bloße Schein von Glück, dumpfes Hinvegetieren, dürftig wie das Dasein der Tiere. Im besten Falle wäre es die Absenz des Bewusstseins von Unglück. Und ist es somit dem Rausch verwandt, kann deshalb als Machtmittel eingesetzt werden, das die Armen in Knechtschaft hält. Glück aber enthält Wahrheit in sich. Es ist wesentlich ein Resultat. Es entfaltet sich auf aufgehobenem Leid. Deshalb zieht Adorno mit scharfem Geschütz zu Felde gegen die Auffassung des Glücks in dem Lande, das ihm Zuflucht gewährte, wobei er nicht das Glück suchte wie die Emigranten des 19. Jahrhunderts, sondern das schiere Überleben, den Vereinigten Staaten. In Amerika sind die Ansprüche Benthams Wirklichkeit geworden. Durch die Intrikation von Kommerz und Scheindemokratie wird aber das Glück selbst zur Ware, und die Warenwelt ist das einzige Tor zum verordneten, normierten Glück. Gilt auch für Kultur, die verwaltet wird, wo selbst die menschlichen Träume von der Traumfabrik Hollywood kolonisiert werden, sodass die Freiheit im ehemaligen Land der unbegrenzten Möglichkeiten zur schlimmsten Entfremdung wird. Freiheit und Glück gehen verloren. Die Isolierung, die man den Gefangenen einmal von außen antat, hat sich in Fleisch und Blut der Individuen inzwischen allgemein durchgesetzt. Ihre wohltrainierte Seele und ihr Glück ist öde wie die Gefängniszelle, deren die Machthaber schon entraten können. Die Freiheitsstrafe verblasst vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Dies gilt erst recht für die Psychoanalyse, die dem American Way of Life angepasst wurde. Gegen die revidierte Psychoanalyse, wie sie von einigen deutschen Emigranten und eingesessenen Amerikanern betrieben wird, die dem allgemeinen Glücksbefehl sich unterwerfen, wird die Krankheit zur Waffe und die Gesundheit zur Gesundheit zu Tode umbenannt. Im Ferment der Krankheit ist noch das rettende Element, das einen Umschwung und sei es auch im Wunsch möglich macht. Es ist dem Irrenlicht im Auge der Schimpansen vergleichbar, von dem Kafkas dressierter Affe im Bericht für eine Akademie sagt, er würde es erkennen und deshalb den Anblick seiner Lebensgefährtin nicht aushalten. ist doch das Irre, ein entstellter Rest der äffisch-menschlichen Freiheit. Die wahnsinnige Kreatur ist noch nicht abgerichtet. Für den durchdressierten Affen hingegen gibt es keine Hoffnung. Es gibt wohl eine Kritik an Freud selbst, und das ist die der Inkonsequenz. Er hat gegen die bürgerliche Ideologie materialistisch das bewusste Handeln hinab auf seinen unbewussten Triebgrund verfolgt. Zugleich aber hat er in die bürgerliche Verachtung des Triebes eingestimmt, die selber das Produkt eben jener Rationalisierung ist, die er abbaut. Adorno ertappt sogar Freud bei Theorielosigkeit und in Anpassung ans Vorurteil. Wenn dieser sich in seinen Vorlesungen der allgemeinen Schätzung fügt, welche soziale Ziele höher stellt als die im Grunde selbstsüchtigen sexuellen. Als Fachmann für Psychologie nimmt er den Gegensatz von sozial und egoistisch ungeprüft statisch hin. Verquickung von Leiden, mit Kälte erduldet oder zugefügt, ist ein oft behandeltes Thema bei Adorno, zum Beispiel im Gilliatt-Kapitel in der Dialektik der Aufklärung. Sie ist der Hassliebe gegen den Körper verwandt, die im Laufe des Prozesses der Kultur und der Zivilisation verinnerlicht wurde. Darin ist Adorno Freudianer. Aber er ergreift Partei für die Opfer dieser janusköpfigen Kultur. Die Parteinahme für die quälbaren Leiber im letzten Kapitel der negativen Dialektik geht einher mit der Verurteilung einer Kultur, die nicht imstande gewesen ist, Auschwitz zu verhindern. Hat so viel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zum Brüllen. Deshalb mag es falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe sich kein Gedicht mehr schreiben. Der Nachdruck liegt auf Leiblichkeit. Die somatische, sinnferne Schicht des Lebendigen, das in den Lagern alles Beschwichtigende des Geistes und seine Objektivation der Kultur ohne Trost verbrannte. Die somatische Schicht ist auch der Ort der Urerfahrung des Glücks im Mutterleib. Dass soziales und individuelles Glück einander wesensmäßig entgegengesetzt sind, bezweifelt Adorno. Darin liegt der Hauptunterschied zu Freud. So wie Glück sich auf der Folie des Unglücks entfaltet, so ist es zugleich ein individuelles und ein kollektives Gefühl. Bei Adorno gibt es Platz für eine gesellschaftliche Utopie, wenn auch ex negativo. Bezeichnend ist bei ihm die bevorzugte Antithese, Leiden und Glück und das dialektische Umkippen. Das Leiden, dessen Zeuge man ist, macht das Glück illegitim. Das gilt sowohl für die Natur wie für die philosophischen Systeme. Noch der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt. Oder in der negativen Dialektik. Die kleinste Spur sinnlosen Leidens straft die gesamte Identitätsphilosophie Lügen, die es der Erfahrung ausreden möchte. Solange es noch einen Bettler gibt, so lange gibt es noch Mythos. Aber die Feststellung des Leidens löscht die Idee des Glücks nicht aus, sondern ruft sie hervor. Das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, dass Leiden nicht sein, dass es anders werden solle. Darum konvergiert das spezifisch-materialistische mit dem kritischen, mit gesellschaftsverändernder Praxis. Adorno hat in Freud den Revolutionär gewürdigt, den Gestus des Propheten, der auf das gelobte Land hingewiesen hat. Er hat trotz aller Differenzen im Sinne Freuds weitergearbeitet, aber doch etwas in Aussicht gestellt, sei es in der Spiegelschrift des Negativen. Aber Freud und Adorno erzählen nicht denselben Grand Récit. Freud räumt wenige Glücksmöglichkeiten ein. Seine Sprache, die eines Biologen oder Nationalökonomen, ist nüchtern, ja desillusionierend. Er legt den Nachdruck auf das patriarchale Prinzip, auf das Gesetz, auf die Notwendigkeit der Überwindung der Natur in uns und außer uns, auf die unvermeidliche Kastration. Adorno hingegen setzt auf das Prinzip der Mutterliebe. Seine Schriften sind nicht frei von Matriarchatsvorstellungen. Er tadelt die Beherrschung der Natur und der Schwachen als Ausdruck von Gewalt. Die Verstümmelung kann bei Adorno nur in Positivität verwandelt werden, wenn sie zum Ferment der Revolte wird. Von Walter Benjamin greift er die Idee auf, dass das Glück sich von den archaischen Bildern der Vorgeschichte und der Kindheit nährt. Dem Aufklärer Freud ist Magie suspekt, Adorno die gewiefte und pervertierte Vernunft. Freud stellt das Gesellschaftliche dem Individuellen voran, Adorno betont das subjektiv Erfahrene, das Individuum, in dem er viel mehr subversives Potenzial sieht als in irgendeinem Kollektiven. Freud keinen Ausweg aus dem Unbehagen in der Kultur sah, gesellschaftliche Utopien wie Religion als Illusionen verwarf, weigert sich Adorno, jede Situation als verzweifelt zu erkennen. Womöglich hätte Freud Adornos Glücksvorstellung als Metaphysik abgetan. Der jüdische Messianismus und der Geist der Utopie prägen das adornosche Denken. In dem kurz vor seinem Tod verfassten Text Resignation aber wird das Glück weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft projiziert. Es wird auch nicht an den Erlösungsgedanken gebunden. Es begleitet den rein menschlichen Vorgang des Denkens. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. In dieser dialektischen Figur wird deutlich, dass die Repression schließlich nicht nur gegen das Glück sich richtet, sondern auch gegen das Denken, am Denken hindert und somit dem Todestrieb in die Hand arbeitet. Unterschiedlichkeit der geistigen Interessen und Temperamente, die unter dem Sammelbegriff der kritischen Theorie zusammengefasst werden, hat dazu beigetragen, deren Geschichte als bloße Abfolge von intellektuellen und politischen Spaltungen zu erzählen und das Verbindende in den Unterschieden zu übersehen. Horkheimers und Adornos Versuche, die Einheit dessen, was sie als kritische Theorie verstanden, allen gesellschaftlichen Umbrüchen zum Trotz zu wahren, konnten so als Herrschaftspolitik ihre Kritik an einstigen Bündnisgenossen als Abstrafen von Renegaten missverstanden werden. Im Zuge solcher interessierter Fehldeutungen ist Herbert Marcuse zum praxisnahen und studentenfreundlichen Konterpart von Adorno und Horkheimer stilisiert worden. Eine Einschätzung, die er zumindest in seinen späten Lebensjahren durch seine Kritik am scheinbar resignativen Gestus kritischer Theorie selbst befördert hat. Indessen wäre es billig, den Gehalt seines Werkes durch Aufzählung seiner politischen Fehleinschätzungen entwerten zu wollen. Wer geistig ansprechbar ist, läuft stets auch Gefahr, von falscher Seite angesprochen zu werden und spontane Euphorie mit geistiger Erkenntnis zu verwechseln. Insbesondere angesichts der Studentenbewegung und der außerparlamentarischen Opposition hat sich Marcuse zu einer ganzen Reihe solcher Irrtümer hinreißen lassen und wahlweise der Anti-Atomkraftbewegung, dem Ökopazifismus, der Frauenbewegung, dem Antikolonialismus und der studentischen Bohème seine Sympathien angetragen, was ihm zahlreiche falsche Freunde, aber auch, zum Beispiel seitens des Feminismus, scharfe Entgegnungen eingebracht hat. Dennoch ist es nicht einfach nur ein Widerspruch, wenn sich Marcuse zur gleichen Zeit, als Adorno und Horkheimer sich um eine rettende Kritik der grundlegenden Kategorien bürgerlicher Philosophie bemühten, mit dem antibürgerlichen Impetus der sogenannten neuen sozialen Bewegungen identifizierte und der vermeintlichen Resignation seiner Kollegen einen emphatischen Aktivismus entgegenzusetzen suchte. Vielmehr handelt es sich um notwendig auseinanderstrebende Tendenzen ein und desselben Projekts. Horkheimers und Adornos Skepsis gegenüber richtiger Praxis versucht, negativ zu bewahren, was Marcuse endlich zur Verwirklichung drängen will. Und das Pathos von Sinnlichkeit und Fantasie, das Marcuses spätem Werk einen oft süßlichen Einschlag verleiht, lebt noch in den sublimsten Innovationen von Adornos vielberufener Negativität fort. Das Verbindende im Auseinanderstrebenden lässt sich vielleicht am besten am Begriff des Glücks aufzeigen, dem bei Adorno, besonders deutlich in den Minima Moralia, weit höhere Dignität als dem schal gewordenen Terminus der Befreiung zukommt und um dessen Rekonstruktion sich Marcuse in seiner 1938 entstandenen Kritik des Hedonismus bemüht hat. Im Gegensatz zur Emanzipationsrhetorik linker Bewegungen, die mittlerweile vollends tautologisch geworden ist, zielt der Begriff des Glücks auf das Unteilbare, indem er in Erinnerung ruft, dass menschliche Freiheit sich nicht in der Befreiung partikularer Gruppen oder in ihrer sozialen Gleichstellung erschöpft. Der Begriff des Glücks ist seinem Gehalt nach unvereinbar mit Sozialtechnologie. Wohl nicht zuletzt deshalb spielt er in linken Diskussionen seit fast einem Jahrhundert kaum eine Rolle mehr. Als apolitisch und sentimental verfemt und den Sachwaltern kulturindustrieller Gefühlsertüchtigung überlassen, bleibt in ihm doch bewahrt, was im realen Geschichtsprozess von der bürgerlichen Revolution ebenso wie von der antibürgerlichen Revolte verraten worden ist. die Idee der freien Menschengesellschaft als verwirklichter Individualität. Des Glücksbegriffs entfaltet Marcuse konsequent die Aporien gesellschaftlicher Praxis. In Hegels Kritik am Eudämonismus, die im Namen der Allgemeinheit der Vernunft die Nichtigkeit des bloß partikularen Glücks proklamiert, sieht er negativ die Wahrheit ausgesprochen, dass Glück sich nur als Allgemeines verwirklichen lasse. Was sich in Hegels Kritik des Eudämonismus anmeldet, ist die Einsicht in die geforderte Objektivität des Glücks. Wenn Glück nicht mehr ist als die unmittelbare Befriedigung des individuellen Interesses, dann enthält der Eudämonismus ein vernunftloses Prinzip, das die Menschen in den jeweils gegebenen Lebensformen festhält. Menschliches Glück sollte etwas anderes sein als die persönliche Zufriedenheit. Es weist seinem eigenen Anspruch nach über die bloße Subjektivität hinaus. Bereits der antike Hedonismus der Kyriaiker ist für Marcuse Ausdruck einer Fetischisierung partikularer Zufriedenheit, die sich im Genuss des bloß Seienden erschöpft, ohne der unverwirklichten Möglichkeiten und damit der Negativität gesellschaftlicher Wirklichkeit gewahr zu werden. Indem die Realisierung aller partikularen Genüsse eingefordert wird, bleibt zugleich die schlechte Totalität, das gesellschaftliche Verhältnis, das die Objektivität des Glücks verhindert, unangetastet. Dieser Hedonismus differenziert nicht nur nicht zwischen den einzelnen Lüsten, sondern auch nicht zwischen den Individuen, die sie genießen. So wie sie sind, sollen sie sich befriedigen. Und so wie die Welt ist, soll sie zum Gegenstand möglichen Genusses werden. Fetischisierung des einzelnen Genusses liquidiert mit der Intention aufs Allgemeine zugleich die emphatische Individualität des Glücks. Es erscheint als bloße Addition der partikularen Genüsse und verliert sein qualitatives Moment, seinen notwendigen Bezug auf die unvergleichbare Erfahrung. Zugleich jedoch zielt der Allgemeinheitsanspruch, den Hegel gegen den bloß partikularen Genuss ins Feld führt, selbst auf nichts anderes als auf die Verwirklichung des je individuellen Glücks. Gerade der vermeintlich vorpolitische Charakter des Glücksbegriffs hält fest, dass Glück keine bloße Sache von Verteilungsgerechtigkeit ist und dem Begriff des Sozialen, wie die moderne Gesellschaftstheorie ihn entwickelt hat, im Grunde inkommensurabel bleibt. Sein revolutionärer Gehalt ist nicht abzutrennen von diesem gleichsam privaten Moment. Glück ist nur als Individuelles denkbar, und eben dies hält der Hedonismus gegen die Abstraktheit der Hegelschen Eudämonismuskritik fest. Der Hedonismus ist unbrauchbar zur Ideologie, und er lässt sich in keiner Weise zur Rechtfertigung einer Ordnung verwenden, die mit der Unterdrückung der Freiheit und mit der Opferung des Individuums verbunden ist. Dazu muss er erst moralisch verinnerlicht und utilitaristisch umgedeutet werden. Der Hedonismus verweist alle Individuen gleichermaßen auf das Glück. Er hypostasiert keine Allgemeinheit, in der ohne Rücksicht auf die Einzelnen das Glück aufgehoben sei. Eine solche utilitaristische Umdeutung des Hedonismus sieht Marcuse bereits im Epikurismus am Werke, der eine Auswahl der Genüsse nach Maßgabe von Weisheit und Vernunft predige und so die Angst vor der Unsicherheit und Schlechtigkeit der Lebensverhältnisse, die unüberwindliche Beschränktheit des Genusses verinnerliche. Es ist ein negativer Hedonismus. Sein Prinzip ist eher die zu vermeidende Unlust als die zu erstrebende Lust. Die Wahrheit, an der die Lust gemessen werden soll, ist nur das Ausweichen vor dem Konflikt mit der bestehenden Ordnung. Beide Gestalten des Hedonismus verfangen sich somit in den notwendigen Widersprüchen ihres eigenen Begriffs. Die erste hypostasiert die partikularen Genüsse gegenüber dem unverwirklichen Anspruch auf Allgemeinheit, der sich im Begriff des Glücks anmeldet, und affirmiert blind das je Bestehende. Die zweite misst jeden Genuss von vornherein an einer ihm äußerlichen Norm und lässt Genuss nur noch um den Preis der Verinnerlichung des Verzichts zu. In der Dialektik des Glücks, wie Marcuse sie umreißt, sind so zwei Grundmotive kritischer Theorie festgehalten. Die Kritik am falschen Genuss, die Marcuse später in der Rede von der repressiven Entsublimierung fortschreiben sollte und die ihren wohl authentischsten Ausdruck in Adornos und Horkheimers Kritik der Kulturindustrie gefunden hat, und die Ablehnung jeglicher Logik des Opfers, wie sie in der Dialektik der Aufklärung anhand der Urgeschichte bürgerlicher Subjektivität entfaltet wird. In der Widersprüchlichkeit des Glücksbegriffs sind die Aporien gesellschaftlicher Praxis, die sich im vermeintlichen Gegensatz zwischen dem resignativen Habitus Adornos und dem Aktivismus des späten Marcuse artikulieren, bereits angelegt. Keine wie immer auch vorläufige Idee richtiger Praxis kann die Bedürfnisse der konkreten Individuen umgehen, um deren Freiheit es ihr schließlich zu tun ist. Keine Vorstellung richtiger Praxis kann aber auch die Tatsache leugnen, dass das Streben nach Befriedigung individueller Bedürfnisse sich im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse in Sozialtechnologie und Elendsverwaltung erschöpfen muss, solange das Wirkliche nicht am Möglichen gemessen und mit der Erkenntnis der eigenen Negativität konfrontiert wird. derselbe Wunsch, den Allgemeinheitsanspruch des Glücks im Hier und Jetzt einzulösen, kann so paradoxerweise zu völlig gegensätzlichen Auffassungen gesellschaftlicher Praxis führen. Entweder mündet das Festhalten an der Möglichkeit besseren Lebens, wie es sich im Begriff des Glücks kristallisiert, in eine alle möglichen sozialen Bewegungen fetischisierende Praxis, oder es artikuliert sich angesichts des ungemilderten Bewusstseins falscher Totalität nur mehr negativ, im Verwerfen des aktuell Möglichen angesichts des Wissens um seine Begrenztheit. Um diesen Widerspruch kreisen zahlreiche Aphorismen aus den Minima Moralia, nicht zuletzt das Stück »Kind mit dem Bade«, wo die Gleichsetzung von Kultur mit Ideologie als Sphäre des bloß Ideellen angegriffen wird. Mit der Logik der Konsequenz könnte daher die Kulturkritik fordern, dass die Verhältnisse durchaus auf ihren materiellen Ursprung reduziert, rücksichtslos und unverhüllt nach der Interessenlage der Beteiligten gestaltet werden müssten. Ist doch der Sinn nicht unabhängig von der Genese und leicht lässt an allem, was über das Materielle sich legt oder es vermittelt, die Spur von Unaufrichtigkeit, Sentimentalität, ja gerade das verkappte und doppelt giftige Interesse sich finden. Wollte man aber radikal danach handeln, so würde man mit dem Unwahren auch alles Wahre ausrotten. Alles, was wie immer ohnmächtig dem Umkreis der universellen Praxis sich zu entheben trachtet, alle chimärische Vorwegnahme des edleren Zustands, und würde unmittelbar zur Barbarei übergehen, die man als Vermittelte der Kultur vorwirft. Adornos Aphorismus lässt sich lesen als antizipierende Kritik jenes Drängens nach unmittelbarer Praxis, das den späten Marcuse für die Protagonisten der Protestbewegung so attraktiv gemacht hat. Die Verwerfung der kulturellen Sphäre als bloßem Abdruck von Ideologie droht in Propaganda für eine Praxis umzuschlagen, die im Namen der unmittelbar zu realisierenden Freiheit auch mit allem Zögern, aller Skepsis und Reflexion mithin mit jener Vermittlung Schluss machen möchte, die man als Rationalisierung von Barbarei der Kultur vorwirft und die zugleich doch Voraussetzung aller menschlichen Freiheit bleibt. In Parolen wie »Alles für alle«, die auf Sympathisches zielen, in ihrem drängenden Appellcharakter jedoch immer auch als Aufruf zu antikapitalistischer Landnahme verstanden werden können, klingt diese Problematik nach. Während Adorno und Horkheimer versucht haben, den ideologischen Charakter von Kultur als falschem Schein zu kritisieren, ohne den überschießenden Gehalt des Begriffs preiszugeben, der in dem besteht, worin Kultur sich dem Umkreis der universellen Praxis entzieht, hat Marcuse in dieser Praxis selbst nach Elementen gesucht, die jenen edleren Zustand vorwegnehmen, dessen Antizipation Adorno nur mehr in der Sphäre der Kunst auszumachen vermochte. In diesem Sinn übt Marcuse bereits in seinem 1937 veröffentlichten Essay über den affirmativen Charakter der Kultur nicht etwa, wie der Titel nahelegen könnte, Kritik an der negativen Aufhebung des Gegensatzes von Kunst und Lebenspraxis durch die Elaborate der Kulturindustrie, sondern an der bürgerlichen Erbauungskultur mit ihrer Ideologie der Verinnerlichung und Beseelung, die den Begriff des Glücks zugleich festhalte und korrumpiere. Das abstrakte Individuum, welches mit dem Beginn der bürgerlichen Epoche als Subjekt der Praxis auftritt, wird zum Träger einer neuen Glücksforderung. Nicht mehr als Vertreter oder Delegat höherer Allgemeinheiten, sondern als je einzelnes Individuum soll es nun die Besorgung seines Daseins, die Erfüllung seiner Bedürfnisse selbst in die Hand nehmen. Da die bürgerliche Gesellschaft jedoch bei der abstrakten Gleichheit stehen bleibe und die Verwirklichung der Glücksforderung, als dessen Träger das bürgerliche Individuum auftritt, zugleich verhindere, müsse diese als Ideal hypostasiert werden. Auf die Not des isolierten Individuums antworte die affirmative Kultur mit der allgemeinen Menschlichkeit. Auf das leibliche Elend mit der Schönheit der Seele, auf die äußere Knechtschaft mit der inneren Freiheit. Dieser Gedanke von der Kultur als Verinnerlichung von Unfreiheit qua Sublimierung ungestillter Triebbedürfnisse zum Ideal lebt in Marcuses Werk Triebstruktur und Gesellschaft fort, in der Kritik an der Verengung des Realitätsprinzips zum Leistungsprinzip als Rationalisierung für die Unterdrückung. Ihr begegnet Marcuse in kritischer Fortführung von Freuds Triebtheorie mit der Feststellung, dass Kulturarbeit an sich zum großen Teil die soziale Nutzbarmachung aggressiver Impulse und damit Arbeit im Dienst des Eros und die Triebtheorie von ihrer ausschließlichen Orientierung am Leistungsprinzip zu befreien sei. Der Begriff der Kulturarbeit, später spricht Marcuse in Anlehnung an Schiller von der Umwandlung von Arbeit in Spiel, zielt auf eine Form von Arbeit, in der das Leistungsprinzip suspendiert wäre, die als soziale Nutzbarmachung aggressiver Impulse aber auch unmittelbar den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen soll. Der bürgerlichen Kultur der Verinnerlichung wird eine Kultur des Spiels entgegengesetzt, in der der Gegensatz von Kunst und Lebenspraxis aufgehoben wäre. Dieser Hoffnung auf eine dem Feld gesellschaftlicher Praxis selbst abzugewinnende Aufhebung des Gegensatzes von Kunst und Lebenspraxis in einer neuen, gleichsam postbürgerlichen Kultur unterscheidet sich Marcuse nun allerdings doch flagrant von Horkheimer und Adorno, die eine solche Aufhebung angesichts der bestehenden gesellschaftlichen Konstellation nur mehr negativ als entfesselte Barbarei zu denken vermochten. Marcuse dagegen postuliert noch 1965 eine anstehende Neubestimmung der Kultur, welche die Welt der nichtwissenschaftlichen Kultur, die vieldimensionale Welt von Literatur, Kunst und Musik gegen die Eindimensionalität und den erschreckenden Absolutismus des behavioristischen und positivistischen Wissenschaftsideals im Namen einer Humanisierung der Erde ins Feld führt. Der lebensreformerische Tonfall, der hier anklingt, ist bereits in Triebstruktur und Gesellschaft mit Marcuses positiven Bezugnahmen auf Schillers Idee des ästhetischen Staats präsent und verstärkt sich noch in der Technik- und Institutionenkritik von der eindimensionale Mensch. Er soll mit den Mitteln der Rhetorik einen Zustand evozieren, in dem die ersehnte Versöhnung von Individuellem und Allgemeinem, wie sie im Begriff des Glücks festgehalten ist, den Menschen gleichsam von sich aus ihrer unmittelbaren Alltagspraxis zufällt und der bei Adorno nicht umsonst stets nur vermittelt, als Reminiszenz an frühkindliche Erfahrungen oder, wie im bekannten Aphorismus sur l'eau, als melancholisches Denkbild präsent ist. Indem er die Hoffnung auf Glück und sinnliche Erfüllung der Sphäre theoretischer Reflexion und ästhetischer Imagination zu entreißen und zum Teil der Alltagserfahrung zu machen sucht, suggeriert Marcuse, was letztlich schon der problematische Begriff der Eindimensionalität selbst impliziert und in Adornos zu Tode gerittener Formel vom richtigen Leben im Falschen gerade dementiert wird. Dass die Erneuerung der Kultur im Grunde nur davon abhänge, ob es den Menschen gelingt, die von der Gesellschaft zwar korrumpierten, in ihrem Kern jedoch unzerstörten, vielfältigen Dimensionen ihrer Sinnlichkeit zu revitalisieren. Noch dieser Vitalismus ist aber nicht einfach nur krude Ideologie, sondern verdankt sich dem drängenden Bewusstsein, dass das Glück nicht vertagt werden kann, sondern den Menschen endlich im Hier und Jetzt als zwanglose Erfüllung zufallen müsste. Dass einige von Marcuses Adepten daraus ein Alibi für öden Kommunitarismus, Umwelt- und Heimatschutz und andere vermeintlich linke Entsagungsübungen gemacht haben, ist ihm nicht anzulasten. Vielmehr müssten seine Nachbeter sich schämen, dass auch sie verraten haben, wozu er sie ermuntern wollte. Thank you. der Geschichte hat es eine besondere Bewandtnis. Sie existiert im Realen nur als Fiktion. Die beständige Gegenwart kennt Geschichte nur als Story. Sie muss ihre Geschichtlichkeit zugleich leugnen und herbeireden. Die Geschichte als Geschichtsschreibung findet ihre Relevanz nur im Vergleich mit den Tatsachen der Wirklichkeit, wobei jeder beschriebene Unterschied nur die Bestätigung des Immerselben ist. So ist es möglich, das Denken Herbert Marcuses zu historisieren, das heißt an die gesellschaftlichen Bedingungen seiner Entstehung zurückzubinden, oder ihm die eigene Geschichtlichkeit auszutreiben und im Diesseits seine Aktualität bzw. sein Veralten zu behaupten. Beides wird Marcuse, wird der kritischen Theorie nicht gerecht, weil deren Ausgangspunkt der Widerspruch zwischen dem Vergehen der Zeit, das als Geschichte niedergeschrieben wird, und dem geschichtslosen Prozessieren des Tauschprinzips ist. Kritische Theorie leugnet weder das geschichtliche Gewordensein der Gegenwart und ihrer Subjekte, noch deren Irrelevanz für die Aufrechterhaltung von Verhältnissen, die subjektlos erscheinen. Vielmehr besteht die Kritik kritischer Theorie genau in jenem Affront gegen den Verrat an der eigenen Geschichtlichkeit, den die historischen Subjekte Tag für Tag begehen. Herbert Marcuses Version der kritischen Theorie beschäftigt sich emphatisch mit der Frage, warum die Subjekte ihre Erfahrungen nicht begreifen und keine diesen Erfahrungen entsprechenden Konsequenzen ziehen können oder wollen. Obwohl Marcuse als Radikaler gilt, weil er sich an die Seite der Protestbewegungen der 60er Jahre stellte und also als politischer und anteilnehmender als die praxisresistenten Westend-Philosophen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, hat seine Suche nach immer neuen Subjekten der Veränderung nichtsdestotrotz dieselben Ursprünge wie der vermeintliche Defätismus seiner Weggefährten und ist diesem letztlich enger verwandt als dem aufs Mitmachen schielenden Verbalradikalismus der neuen Linken. Jene gab vor, Marcuses Wendung von der großen Weigerung aufzunehmen, die dieser in seinem 1955 in den USA erschienenen Werk Triebstruktur und Gesellschaft so erklärt hatte. Sie sei der Protest gegen unnötige Unterdrückung, der Kampf um die höchste Form der Freiheit, ohne Angst zu leben. Aber nur in der Sprache der Kunst konnte diese Idee ungestraft geäußert werden. Die 68er wollten, dass sich die Weigerung in der politischen Sphäre beweise. Sie sollte nicht mehr länger nur die Verweisung realer Möglichkeiten ins Niemandsland der Utopie sein, die nach Marcuse selbst ein wesentliches Moment der Ideologie des Leistungsprinzips ist und nicht mehr länger nur der Kunst überlassen bleiben. Marcuse jedoch war es um die Rehabilitation der Fantasie zu tun, deren Wahrheitswert er nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft bezogen wissen wollte, weil die Formen der Freiheit und des Glücks, die sie aufruft, den Anspruch erheben, historische Wirklichkeit zu werden. Triebstruktur und Gesellschaft zerfällt in zwei Teile, von denen der erste noch das Programm der kritischen Theorie einzulösen versucht, die Freudsche Psychoanalyse tatsächlich zu integrieren und nicht zur psychologischen Abteilung eines übergeordneten Theoriegebäudes zu reduzieren, und der zweite im Versuch darüber hinauszugehen, in der Übertretung des Bilderverbots über die befreite Gesellschaft endet. Hier kündigt sich an, was Marcuse 1964 in Der eindimensionale Mensch der kritischen Theorie dann explizit vorwirft. Ihre Unfähigkeit, die befreienden Tendenzen innerhalb der bestehenden Gesellschaft aufzuweisen. Implizit war es ihm schon immer genau darum gegangen, solche Tendenzen namhaft zu machen, wie seine Beiträge in der Zeitschrift für Sozialforschung zwischen 1934 und 1941 zeigen. Diese Linie in Marcuses Denken kann hier nachvollzogen werden. Am deutlichsten wird sie in dem Beitrag Philosophie und kritische Theorie von 1937, wo er den Nexus von der Denkbarkeit der Befreiung der Menschheit und der Degradierung der Fantasie schon beschreibt. Die Freiheit der Einbildung verschwindet in dem Maße, wie die wirkliche Freiheit zur realen Möglichkeit gemacht wird. Allerdings sieht er noch die Einschränkungen, die die Befreiung des Individuums zu seiner Natur mit sich brächten. So schreibt er 1941 in seinem letzten Aufsatz für die Zeitschrift für Sozialforschung über einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie: Wenn die menschlichen Verhältnisse tatsächlich menschliche sind, wenn sie befreit werden von allen fremden Maßstäben, auch dann noch werden sie durchdrungen sein von der Trauer über ihren je einzelnen Gehalt. Sie sind vergänglich und unwiederholbar, und ihr vergänglicher Charakter wird deutlicher hervortreten, wenn die Sorge für das menschliche Wesen nicht länger vermischt ist mit der Angst um seine materielle Existenz und überschattet vom Schrecken der Armut, des Hungers und der gesellschaftlichen Isolation. Die Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft in dieser Form führt Marcuse in den 60er Jahren dazu, die Subjekte als Opfer von Manipulation zu sehen. Die Abstraktheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, die keine persönliche Zuordnung von Schuld mehr zuließen, schaffe ein glückliches Bewusstsein, das von den Widersprüchen der bürgerlichen Existenz befreit rein positiv funktioniere. Offenbar hat das Schuldgefühl im Reich des glücklichen Bewusstseins keine Stätte, und der Kalkül nimmt sich des Gewissens an. Wenn das Ganze auf dem Spiel steht, dann gibt es kein Verbrechen mehr. außerdem das Ganze abzulehnen oder nicht zu verteidigen. Freud deckte in der Psyche des Individuums die Verbrechen der Menschheit auf, in der individuellen Krankengeschichte die Geschichte des Ganzen. Dieses unheilvolle Bindeglied wird erfolgreich unterdrückt. Diese Hypothesen laden zur politischen Verplattung ein. Das Individuum stehe mit seinen eigentlichen, natürlichen Bedürfnissen und Zielen gegen eine verwaltete Gesellschaft, die jede Individualität unterdrückt und ausgeschaltet wissen will. Das Wissen um die Unterdrückung müsse selbst unterdrückt werden. Insofern seien es in den modernen Gesellschaften die unmittelbaren Bedürfnisse, die Triebe, die befreit werden müssen, was vor allem für die Sexualität gelte. In der Konsequenz sei jede und jeder ein revolutionäres Subjekt und individuelle Befreiung werde hier und heute möglich, sei sogar Voraussetzung, um für die gesellschaftliche Befreiung kämpfen zu können. So wird die große Weigerung letztlich ihres negativen Gehalts beraubt und ihr ein Ziel eingeimpft, eine existenzialistische Entscheidung zum Guten. Herbert Marcuse, der bei Heidegger studierte und sich zeitlebens mit dem Existenzialismus befasste, lobt 1965 Jean-Paul Sartre für das blutrünstige Vorwort zu Franz Fanons »Die Verdammten dieser Erde«, weil Sartre damit das »Versprechen einer Moral der Befreiung« eingelöst habe. Die Beschäftigung mit Marcuse sollte sich jedoch nicht damit zufrieden geben, die in dessen Werk angelegten Möglichkeiten zur Reduktion auf Parolen aufzuzählen. Erstens lässt sich mit jedem Intellektuellen des 20. Jahrhunderts so verfahren. Zweitens verstellt ein solches Herangehen den Blick für jene Aporien, die nicht allein den Grenzen des Denkens der Person Marcuses oder dessen Zeit zuzurechnen sind, aber reflektieren, was das Denken allein objektiv nicht einlösen kann. Im Wissen darum widmen sich Max Horkheimer und Theodor W. Adorno der Kritik, wo Marcuse nach Elementen der Praxis sucht. Die Gemeinsamkeit liegt in dem beständigen Versuch, die Grenzen des Denkens an seinen Aporien entlang zu erweitern. Marcuse geht dennoch nicht in der Affirmation der Bewegungen der 60er Jahre auf. Noch heute ist der eindimensionale Mensch die grundlegende Kritik des systemtheoretischen Denkens der Kybernetik, der vorherrschenden Wissenschaftsmode, die Tautologien als Resultate verkauft. Die Befassung mit Triebstruktur und Gesellschaft bleibt eine Aufgabe der kritischen Theorie, so sie nicht Abschied nehmen will von der Psychoanalyse Sigmund Freuds und dessen Kulturkritik, sondern sie im besten Sinne des Wortes von Karl Popper als Pseudowissenschaft begreift, eben in Abgrenzung zum herrschenden Wissenschaftsbegriff. Marcuse wusste, dass Freuds Hypothese vom archaischen Erbe nicht durch irgendwelche anthropologischen Zeugnisse belegt werden kann. Sie gewinnt ihren Wahrheitsgehalt, indem sie die historische Dialektik der Herrschaft in einer Reihenfolge von katastrophalen Ereignissen zusammenfassend überblickt und dadurch bislang ungeklärte Aspekte der Kultur erhält. Die Urhorde und der Vatermord mit der ihm folgenden Bruderherrschaft sind nicht historisch zu belegen, aber dieses von Freud als phylogenetisch bezeichnete Erbe spielt sich in der Entwicklung sowohl des Individuums als auch der Gesellschaft wider. Marcuse zeigt, dass für Freuds Hypothese die Annahme zentral ist, dass es keinen herrschaftsfreien Urzustand gegeben hat, wie etwa Friedrich Engels annahm, sondern in der Entwicklung der Kultur Freiheit nur als Befreiung möglich wird. Die Freiheit folgt der Beherrschung und führt zu ihrer Wiederaufrichtung, referiert Marcuse den freudschen Gedankengang, aber die Beherrschungsmethoden werden immer differenzierter. In der Emanzipation von den Naturnotwendigkeiten, fügt Marcuse hinzu, wird der Mensch aber zum gesellschaftlichen Wesen und die Herrschaft kann sich nicht mehr über die Auseinandersetzung mit der Natur rechtfertigen. In dem Maße, wie der Mensch ein gesellschaftliches Wesen wird, sind auch die Triebe und ihre Abkömmlinge einer historischen Veränderung unterworfen. Überhaupt gewinnt die individuelle Biografie erst von da an ihre Bedeutung, als von menschlicher Geschichte die Rede sein kann. Die Triebunterdrückung zum Zwecke der Aufrichtung der Kultur ist nicht mehr, wie noch bei Freud, ein mit jedem Individuum von neuem zu beginnender Prozess, sondern die Triebe selbst sind historisch und die Entwicklung des Individuums ist es ebenfalls. Folgt Freud im Gegensatz zu anderen Protagonisten der kritischen Theorie auch in der Annahme der Triebdualität. War es bei Freud zunächst nur die Libido, der Lebenstrieb, der in durchaus widersprüchlichen Wendungen, aber als eine Energiequelle des menschlichen Körpers auf Befriedigung und Vermeidung von Unlust gerichtet ist, so stellt er unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs der Libido den Todestrieb an die Seite. Allerdings historisiert Marcuse auch diese Trennung im Zusammenhang mit der Aufrichtung der Kultur. Vielleicht war das Inzest-Tabu der erste große Schutz gegen den Todestrieb. Das Tabu auf das Nirvana, auf den regressiven Impuls nach Frieden, der dem Fortschritt, dem Leben selbst im Wege stand. Mutter und Gattin wurden getrennt und so die tödliche Identität von Eros und Thanatos gelöst. In einem wesentlichen Punkt folgt Marcuse Freud jedoch nicht. In der Notwendigkeit des repressiven, triebunterdrückenden Charakters der Kultur. Auch diese sieht Marcuse historisch begrenzt. Aber je näher die reale Möglichkeit rückt, den Einzelnen von den ehemals durch Mangel und Unreife gerechtfertigten Einschränkungen zu befreien, desto mehr steigert sich die Notwendigkeit, diese Einschränkungen aufrechtzuerhalten und immer funktionstüchtiger zu gestalten, damit sich die bestehende Ordnung nicht auflöst. Die Zivilisation muss sich gegen das Traumbild einer Welt verteidigen, die frei sein könnte. Diesmal darf es keinen Mord am Vater geben, nicht einmal einen symbolischen, weil er unter Umständen keinen Nachfolger finden würde. Freud hingegen rechtfertigt die repressive Funktion der Zivilisation mit dem unverändert archaischen Erbe, welches er in jedem Menschen schlummern sieht. Eine Befreiung der Triebe ist ihm nicht vorstellbar. Vielmehr sollten sie sublimiert, wörtlich übersetzt, in etwas Erhabenes verwandelt werden. In den 60er Jahren spricht Marcuse von der repressiven Entsublimierung, weil er zu der Auffassung kommt, dass in der Massenkultur eine Sublimierung überflüssig wird, weil der Konsum die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ermöglicht, auch wenn diese Bedürfnisse ihrerseits historisch überformt sind und nur noch bruchstückhaft das Glück der Befriedigung verheißen, auf welche das Individuum aus ist. Schließlich wagt Marcuse in Triebstruktur und Gesellschaft die These, dass wenn das Ziel des Todestriebs nicht die Beendigung des Lebens, sondern das Ende des Leides, das Fehlen von Spannung ist, dann ist paradoxerweise im Sinne des Triebes der Konflikt zwischen Leben und Tod umso geringer, je mehr sich das Leben dem Zustand von Befriedigung nähert. Die Vorstellung, dass Befreiung mit Befriedigung und Entspannung einhergehen sollte, ist in der Tat problematisch, erklärt aber Marcuses Attraktivität für die Studentenbewegung. Hier wird Befreiung letztlich zur Erfüllung einer regressiven Sehnsucht und nicht zum von Karl Marx geforderten Austritt der Menschheit aus ihrer Vorgeschichte, nachdem Entwicklung und Geschichte überhaupt erst ihren Namen verdienen, im Sinne einer Entfesselung ihres produktiven Potenzials. Dennoch ist hier jene Aporie angesprochen, deren Beantwortung objektiv verstellt ist. Marcuse hat versucht, das Bilderverbot zu überschreiten, indem er dem historischen Traum von einer Sache, von dem Marx spricht, wieder zu seinem Recht verhelfen wollte. Aber schließlich weiß auch er, dass selbst der endliche Anbruch der Freiheit diejenigen nicht mehr erlösen kann, die unter Schmerzen gestorben sind. Die Erinnerung an sie und die aufgehäufte Schuld der Menschheit gegenüber ihren Opfern verdunkeln die Aussichten einer Kultur ohne Unterdrückung. Es bleibt die Frage, ob eine nicht in die vor- oder antizivilisatorische Barbarei führende positive Entgrenzung des Individuums, für die Clemens Nachtmann jüngst plädierte, außerhalb der Kunst möglich ist. Von ihrer Beantwortung hängt ab, ob Befreiung in jener Emphase, wie Marcuse sie ein bisschen zu häufig verwendet, als kritischer Begriff noch brauchbar ist. Die heutige Wirklichkeit scheint Marcuses Gedanken negativ zu bestätigen und damit auch Freuds Kulturpessimismus. Der Konflikt zwischen Leben und Tod verschärft sich im Sinne des Todestriebs in dem Maße, wie der Tod die einzige Möglichkeit zur Beendigung von Leiden wird. Das waren wieder 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute ging es ums Glück. Genauer, um die Dialektik des Glücks. Die Musik wollte nicht immer passen. Sie kam, um mit Magnus Klaue zu sprechen, von 2 Sachwaltern kulturindustrieller Gefühlsertüchtigung, nämlich von Les Baxter und Martin Denny. Ein starkes halbes Jahrhundert alt. Und vor allem Erstgenannter ist ja nicht immer am Kitsch nur vorbeigeschrammt. Essays haben wir heute gehört. Nochmal in chronologischer Reihenfolge. Zuerst einen Vortrag, natürlich hier eingelesen von Dr. Indoktrinator, aber geschrieben von Nicole Gabriel. Sie hat ihn 2006 anlässlich des 150. Geburtstags von Sigmund Freud gehalten. Und der Vortrag war betitelt Unbehagen in der Kultur und Glücksversprechen, Freud und Adorno. Und auch der 2. und 3. Essay in der Sendung haben zum Anlass ein Datum des Personenkults, nämlich den 30. Todestag von Herbert Marcuse. im Sommer 2009. Magnus Klauer hat geschrieben über die Objektivität des Glücks, Herbert Marcuse und die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen. Und der zuletzt gehörte Vortrag kam von Tjaak Kunstreich. Sein Beitrag hieß Im Zweifel für das Individuum. Marcuses Denken ist der kritischen Theorie näher, als vielen seiner Bewunderer lieb ist. Sachzwang FM verabschiedet sich auch mit dieser unglücklichen Musik, die jetzt im Hintergrund noch ausläuft. Und Dr. Indoktrinator sagt auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM.